sagen, dass das alles schon in Ordnung ist? Dass die Welt okay ist, so wie sie geworden ist? Kannst du mir sagen, dass die Zeiten hier gerecht sind? Wenn vor deinen Augen dein Zuhause einfach wegschwimmt? Wenn man vor lauter Hunger lang schon nicht mehr Hunger sagt? Kein Tropfen Wasser und kein Schatten hat bei 100 Grad? Jeder Fanatiker und jedes Kind eine Waffe hat? Und das im Namen von dem, der uns alle geschaffen hat? Oder Flüchtlinge, die Kurs nehmen auf Garten Eden, aber nie mehr in ihrem Leben einen Hafen sehen. Wenn in Indonesien über Tausenden das Dach brennt und du dich feierst, denn dein T-Shirt kostet 8 Cent. Vögel voll mit Öl oder Plastik im Bauch. Immer wenn ich diese Bilder sehe, raste ich aus. Ich mein, ich weiß, du kannst mich hören, aber kannst du mich verstehen? Wo ist die Hoffnung hin? Ich hab sie lang nicht mehr gesehen. Es gibt immer einen Weg, daran glaub ich. Alle kehren's unterm Teppich, doch ich trau mich. Es wird Zeit, dass es endlich jemand ausspricht. Es ist traurig. Traurig aber wahr, Bruder, alles läuft aus dem Ruder. Wir wollen immer mehr, doch da ist nirgendwo ein Ufer. Das ist alles leider zu wahr, es ist zu wahr, um schön zu sein. Kannst du mir sagen, dass das alles schon in Ordnung ist? Wenn man sich heute nicht mal sicher ist, was morgen ist? Wenn alle ihre Augen schließen und lieber alleine bleiben, während sie auf Kinder schießen, nur weil sie mit Steinen schmeißen? So viele Menschen, dass das Wasser nicht reicht. Doch sie machen diese Videos mit einem Bucket voll Eis. Die meisten treffen sich zur Weihnacht auf den Abend zu viert, während der Obdachlose leider auf der Straße erfriert. Mir stockt der Atem, wenn ich sehen muss, dass sie Menschen verkaufen, auf Minen treten, statt problemlos über Grenzen zu laufen. Wenn die Medien ihre Spiele spielen mit unseren Herzen, um unsere Angst zu schüren, um uns zu unterwerfen. Vorurteile, Missgunst, Ignoranz und Fremdenhass. Ist schon erstaunlich, was die Dummheit aus den Menschen macht. Ich weiß, du kannst mich hören, aber kannst du mich verstehen? Wo ist die Hoffnung hin? Ich hab sie lang nicht mehr gesehen. Es gibt immer einen Weg, daran glaub ich. Alle kehren's unterm Teppich, doch ich trau mich. Es wird Zeit, dass es endlich jemand ausspricht. Es ist traurig, traurig aber wahr, Bruder. Alles läuft aus dem Ruder. Wir wollen immer mehr, doch da ist nirgendwo ein Ufer. Das ist alles leider zu wahr. Es ist zu wahr, um schön zu sein. Es gibt immer einen Weg, daran glaub ich. Alle kehren unterm Teppich, doch ich trau mich. Es wird Zeit, dass es endlich jemand ausspricht. Es ist traurig, traurig aber wahr, Bruder. Alles läuft aus dem Ruder. Wir wollen immer mehr, doch da ist nirgendwo ein Ufer. Das ist alles leider zu wahr. Es ist zu wahr, yeah. Zu wahr, um schön zu sein. Ich kann meine Hände auch nicht in Unschuld waschen. Wer kann das schon? Ich hoffe nur, dass der Song dich ein bisschen zum Nachdenken bringt. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, ein guter Mensch zu sein. Aber es kommt auf den Versuch an. Lass es uns versuchen.